Hi Leute und willkommen zur ersten Ausgabe meines neuen Formats, in dem ich mich damit beschäftige, Synchronsprecher zu interviewen. Und bei mir habe ich den Patrick Keller. Hallo. Hi Tom, grüß dich. Du bist vor allem jetzt, ich sag mal, deine neueste Rolle war ja der Kirito von Sword Art Online, der neuen Anime-Serie. Genau. Und da kann ich dich, denke ich mal, direkt mal zum Berufsbild selber fragen, also direkt mal den Anfang machen. Wie bist du denn überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Ja, das fing eigentlich damit an, dass ich damals ein Schulpraktikum in einem Synchronstudio gemacht habe. Und ja, weil mich das einfach fasziniert hat, das Synchron. Und ich durfte da, ja, könnte man sagen, eine kleine Rolle sprechen. Es waren nur ein paar Sätzchen. Aber ich war total hin und weg und dachte mir, ach, das will ich wieder machen. Und da ich ja vorher schon Werbung gesprochen hatte, hatte ich so ein gewisses, so eine gewisse Sprecherfahrung und konnte schon recht sauber sprechen. Und deswegen war eigentlich nur noch so das Schauspiel so das Problem. Aber ich habe mich damit halt bei anderen Studios beworben mit diesen kleinen Sprachproben. Und die wollten mich halt mal ausprobieren. Und weil die junge Stimme ist immer gut gebraucht. Und ja, dann wurde ich halt ausprobiert, erstmal ganz kleine Rollen. Und im Laufe der Zeit durfte ich dann einfach auch Größeres sprechen. Und das war dann einfach so eine Entwicklung über die Jahre. Also hast du keine Schauspielschule gemacht? Nein, ich bin ja auch erst, ich bin 22 Jahre, ich weiß nicht. Schauspielausbildung abgeschlossen, ich glaube, ich wäre noch zu jung für. Wie alt warst du denn, als du das erste Mal synchron gesprochen hast und was war eigentlich deine erste Rolle? Meine allererste Synchronrolle, puh, ich muss gerade, ja, kommt drauf an, was man halt, also es gibt ja auch noch die Menge, also das heißt, das sind so unwichtige Leute im Hintergrund und so. Das war halt so das Erste, was ich gesprochen hatte, irgend so ein Typ an der, an so einem Tisch in einem Saloon, im Wilden Westen, der irgendwie sagt, ey, ich will noch einen Drink und dann irgendwie das Glas wegschmeißt oder so. Aber so eine richtige Rolle mit den ersten paar Sätzen war, glaube ich, ja, was war das? Ich glaube, es war so ein Film über einen Amoklauf und irgendwie so ein Junge, der irgendwie als Held gefeiert wird, weil er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, weil er irgendwie den Ausgang freigehalten hat. Aber in Wirklichkeit hat er damit irgendwie andere ausgeschlossen und deswegen hat er sich irgendwie selbst Vorwürfe gemacht und hat sich am Ende irgendwie umgebracht. Irgendwie sowas. Das war so deine erste größere Rolle. Ja, das war die erste mit so richtig paar Sätzen. Okay. Was fällt dir denn bei dem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Ja, so richtig leicht fällt da natürlich gar nichts, weil sonst wäre es ja langweilig. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich kann dir sagen, was mir schwer fällt. Also schwer, das sind natürlich einfach die Sachen, wo man dann wirklich spielen muss. Also traurige Szenen, wütende Szenen, wo man richtig Emotionen reinpacken muss. Was mir auch irgendwie schwerfällt, sind gerade Szenen irgendwie, in denen die Menschen, Charaktere eigentlich ganz normal sind. Also ganz normal miteinander sprechen. Weil viel einfacher ist es eigentlich zu übertreiben und so. Also jetzt, ich meine jetzt nicht irgendwie wütend werden oder traurig sein, aber wenn man so überspitzt spielt irgendwie, das fällt einem immer recht leicht. So ein bisschen so wie grade, in Theatermanier, oder? Weil hier zum Beispiel bei Kirito, wenn ich den als Beispiel nehme, wenn der ganz normal spricht mit Leuten, mit anderen, dann da einfach so dieses Monotone einfach beizubehalten irgendwie, dieses Gewöhnliche, das fällt mir persönlich schwerer, als da irgendwie rumzubrüllen während des Kampfes oder so. Ja. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich wie bei jedem Beruf eine reine Routinesache, dann fällt dir irgendwie alles irgendwann auf einer gewissen Weise leicht. Also auch, ich denke, für Anfänger ist es immer ein bisschen schwierig, da brauchst du ein bisschen Rhythmusgefühl, immer auf die Vier zu sprechen, dass du auch immer synchron bleibst mit den Klapperern, wie die halt ihre Mundbewegungen machen. Aber ich denke, das ist eine reine Routinesache. Also irgendwann fällt dir alles in einer gewisser Weise leicht. Gibt es denn eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder etwas, das du dir überhaupt gar nicht vorstellen kannst? Eine Rolle, die ich gerne sprechen würde? Genau. Gute Frage. Ich würde gerne mal so einen richtigen Bösewicht sprechen. So einen richtigen Bösewicht. Ich glaube, das hatte ich bisher noch nicht. Nee. Hattest du bis jetzt noch gar nicht? Nee, bisher noch gar nicht, glaube ich. Also vielleicht so einen kleinen Piesacker oder so. Aber so einen richtigen Bösewicht habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich glaube, da kommt meine Stimme auch nicht böse genug irgendwie. Muss ich noch trainieren? Muss ich noch viel, viel saufen? Viel, Rauchen. viel rauchen, vielleicht irgendwann dann mal. Naja, doch, ein Bösewicht würde ich gerne mal machen. Da musst du auch noch ein bisschen älter werden. Genau, noch ein bisschen älter. Sonst bin ich nicht furchteinflößend genug. Dann wirst du wahrscheinlich nur noch auf Bösewichte besetzt. Genau. Dann sehnst du dich Da wieder ist die zurück. Zeit vorbei mit den Helden. Genau. Genau. Was ist denn der größte Unterschied zwischen realen Filmen und Serien und eben Anime? Liegt ja erstmal auf der Hand, dass Anime ist ja nur gezeichnet erstmal. Und man muss ja in gewisser Weise dann bei einem Anime den Charakter erst zum Leben erwecken, weil der hat ja erstmal nur seine Zeichnungen. Und um dem Charakter auch wirklich Tiefe zu geben, ist die Stimme halt enorm wichtig. Während bei einem normalen Schauspieler, dem merkt man das Leben ja so schon an. Und es ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung bei realen Schauspielern, wie das klingt, als gäbe es unreale Schauspieler. Nee, aber weißt, was ich meine. Ja, klar. Da sind diese gewisse Spitzen einfach notwendig. Du musst da wirklich auch drauf achten, wie die ihre Mundbewegungen machen und wie die atmen. Und du musst das immer so nachempfinden, diese Atmung und alles so. Und man muss da immer ein bisschen mitspielen. Wie bewegt der sich gerade? Das alles so nachzuempfinden, das ist halt schon die hohe Kunst eigentlich. Und Das heißt, du findest dich richtig in die Rolle ein und bewegst dich dann auch vor dem Mikrofon? genau, aber der große Vorteil bei realen Schauspielern ist, also das ist meiner Meinung nach, wenn du einen guten Schauspieler hast, fällt es dir extrem einfach, ihn zu spielen. Während du, wenn du einen schlechten Schauspieler hast, es dir extrem schwer fällt, ihn zu sprechen. Weil einem guten Schauspieler, der Schauspieler hat einfach so gut, du kannst es einfach adaptieren, du kannst es einfach mitnehmen. Und dann kannst du das einfach so gut nachmachen eigentlich. Es gibt keine größeren Probleme. Aber wenn du dann einen schlechten Schauspieler hast, zum Beispiel bei irgendwelchen Trash-Horror-Movies oder so, und du hast dann einen Schauspieler, der spielt halt total steif, und dann musst du dich selbst immer einbringen, weil du könntest natürlich das Original schlecht nachmachen. Du könntest halt genauso schlecht sein wie der Trash-Schauspieler, sag ich mal. Ja. Aber das willst du ja natürlich nicht. Und deswegen musst du dann selbst immer die Leistung halt erbringen. Und bei einem guten Schauspieler kannst du das einfach übernehmen, meiner Meinung nach. Das ist halt der Vorteil. Und bei Anime du kannst dich an den O-Ton richten, ja. Das stimmt schon. Der gibt dir quasi vor, hier welche Tonlage, welche Emotionen und so. Aber da musst du halt noch viel Eigeninterpretation mitbringen. Was gefällt dir denn am meisten am Synchronsprechen? Ja, erstmal die Arbeit an sich mit den Kollegen. Wenn du super nette Kollegen hast, dann in der Regie, Cutter, Tontechnik, dann macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Und es macht mir einfach immer wieder auf neue Spaß, in neue Rollen zu schlüpfen und da einfach teilzuhaben. Sich dann vielleicht mal selbst zu hören und so, es ist immer wieder witzig, wie ist es denn eigentlich geworden? Und gerade ich bin ja auch selbst Anime-Fan, bei so Sachen hier wie Sword Art Online, das ist natürlich eine riesengroße Ehre und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, einfach dabei zu sein und da Herzblut reinzustecken. Das ist einfach unvergleichlich für mich. Macht sehr viel Spaß. Sprichst du denn lieber alleine oder als Ensemble? Tja, natürlich lieber alleine, das ist besser für die Geldbörse. Nee, ja, also Ensemble habe ich nur einmal gemacht bisher. Also ist cool, mit vielen Leuten da vor dem Mikro zu stehen, zusammen darum zu sprechen. Macht echt Spaß, aber ich hatte bisher wirklich nur einmal die Gelegenheit, das zu machen und sonst habe ich bisher immer alleine aufgenommen. Gibt es denn Synchronsprecher, die du zu deinen persönlichen Favoriten zählst oder vielleicht jemanden, den du gern mal treffen würdest? Ich finde Thomas Fritsch unglaublich geil. Also der Scar-Sprecher von König der König der Löwen. Löwen, ja. Genau, Thomas Fritsch. Ja, der ist natürlich eine absolute Ikone für mich. Ansonsten, Ja, es gibt viele coole Sprecher. Wen finde ich noch klasse? Tobias Müller, Christian Brückner ist genial. Ich müsste so viele aufzählen. Es ist wirklich, also es gibt so viele tolle Sprecher, die zu meinen Favoriten einfach gehören. Wie siehst du denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Jetzt speziell auch im Vergleich zu anderen Ländern. Tja, also erstmal würde ich sagen, wir haben in Deutschland so ziemlich mit die beste Synchronlandschaft, sag ich mal. Wenn ich nach Polen gucke oder so, wo dann ein Typ alle spricht oder so. Nee, aber natürlich, Frankreich ist noch gut dabei, Italien ist auch gut dabei und vor allem Spanien. Also Spanien synchronisiert auch sehr gut. Tja, und wie ich halt die Entwicklung sehe, ich sehe sie eigentlich erstmal recht positiv, aber wer weiß, wie das halt in ein paar Jahren noch aussieht. Vielleicht wollen die Leute dann nur noch original mit Untertitel, so wie das halt in Schweden, den Niederlanden, Norwegen und anderen Ländern der Fall ist. Das weiß man halt nicht. Also wäre schade, finde ich, weil ich finde Synchron eigentlich eine ziemlich große Bereicherung und das O-Ton, also das Original bleibt einem ja immer erhalten. Ganz genau. Was hältst du denn dann gleichbleibend von Aussagen wie die Synchronisation ist schlecht oder eben der Originalton ist besser oder guckt euch das nur im O-Ton an oder so? Tja, was soll ich dazu sagen? Also, da kann ich eigentlich nur sagen, ja, dann schaut euch den O-Ton an. Das ist ja, einem wird der O-Ton nie weggenommen. Der wird einem nicht weggenommen. Das ist auch, was ich ganz häufig lese im Internet, gerade halt bei Anime, weil eigentlich bei TV-Serien und Filmen sehe ich ganz selten Leute meckern über die Synchronisation. Bei Anime ist das irgendwie verstärkt so. Und da lese ich halt oft auch irgendwie so, Oberschlaumeier, die dann schreiben, warum müssen die Publisher diesen Anime lizenzieren, irgendwie, weil die glauben dann irgendwie immer, das Japanische wäre dann in Deutschland gar nicht mehr zugänglich. So als würden dann irgendwelche Leute im Internet dann alles irgendwie rausnehmen und so. Okay, das stimmt ja auch, soll ja auch so sein. Aber so, als wäre das irgendwie, als wäre Anime ein Allgemeingut irgendwie, das jedem zustehen würde. Ja. Und außerdem immer auf, also so ziemlich jeder, auf so ziemlich jeder Anime-Veröffentlichung ist immer der O-Ton drauf. Mit Untertiteln. Das heißt, wenn man für Animes Geld ausgibt, so wie es ja eigentlich sein sollte, man sollte ja für Animes Geld ausgeben und sich die DVD oder Blu-ray kauft, dann kann man immer noch auf den O-Ton schalten, wenn einem die Synchro nicht gefällt. Gab es denn bereits ein oder mehrere besondere Erlebnisse, sowohl im Positiven als auch im Negativen? Inwiefern? Also. Ja, die du vielleicht mit deiner Arbeit halt. Ach so, auch so mit meiner, die ich mit meiner Arbeit verbinde. Ja, klar. Positiv, ja klar, also das ist eigentlich jeder Job ist irgendwie ein positives Erlebnis. Also wenn man da einfach Spaß an der Rolle hat, gerade hier Sword Art Online, das hat mir einfach so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da war ich einfach wirklich mit Herzblut dabei und Ja, das, das merkt man auch im ja, Endprodukt dann. das, oh, da, danke, das freut mich. Nee, da war ich wirklich mit Herzblut dabei. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Negative Erlebnisse kann ich jetzt irgendwie gar nicht. Also hatte ich bis jetzt noch nicht. Also ich hatte bisher Glück eigentlich. Also ich kann von was wirklich Negativem kann ich bisher nicht berichten eigentlich. Also ich hatte Glück. Mir hat es bisher immer Spaß gemacht. Ich hatte nur positive Erlebnisse. So soll es doch auch sein. Genau. Was hältst du denn davon, dass oftmals statt professionellen Sprechern eben Prominente vor das Mikrofon geholt werden, um eben das Marketing für einen Film zu pushen, wie zum Beispiel Manuel Neuer in Disneys Planes? Gute Frage, coole Frage. Tja, das kommt immer ganz drauf an. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Und es ist auch nicht immer notwendig, finde ich. Also zum Beispiel, wo ich's halt wirklich genial fand, war Ein Königreich für ein Lama. Das hat der Bully perfekt gemacht. Ich könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Das war super. Das war wirklich genial. Ansonsten hier bei Frozen mit wem war das? Harpe Kerkeling? Ja, kann gut sein. Ja, genau. Ich meine, das ist jetzt so eine Rolle, wo ich mir sage, da muss es auch kein Synchronsprecher sein. Wenn der Harpe Kerkeling das gut macht, okay, es ist jetzt meinetwegen. Was ich eher so, zum Beispiel hier sowas wie Arthur und die Minimoys oder so, war, glaube ich, Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Das war halt, das fand ich halt albern irgendwie. Ja. Aber gut, wenn es halt, wenn dann halt die Kasse klingelt, okay. Ansonsten, es muss halt passen, ne? Also zum Beispiel hier bei König der Löwen, da war doch die, wie heißt sie noch gleich, die Comedian? Hella van Zinn, genau. Hella Ach van so. Zinn. Ja, die ist doch genial, die hat das super gemacht. Also wirklich, klasse. Nee, war sehr cool. Also es muss einfach, wenn es passt, dann sag ich, okay. Wenn es passt, okay. Und ich sag mal so, gewisse Comedien oder so sind oft ja auch noch Schauspieler. Also es gibt ja wirklich auch Comedien, die sind teilweise auch noch Schauspieler. Und dann sage ich, okay. Ich meine, es sind ja Unterhalter, ne? Aber ja, wenn man dann sowas hört wie Manuel Neuer, ne? Manuel Neuer, weiß ich jetzt, das ist jetzt sehr peinlich, aber ich weiß nicht mal mehr, wer das ist. Ja, der deutsche Nationaltorwart. Ach so! Ach, der Manuel Neuer! Genau. Hä? Ich habe jetzt an jemand ganz anderen gedacht, weil, ein Fußballspieler? Echt? Nein. Aber doch. Eine kleine Rolle, oder? Ja, etwas ja, kleiner. Ja gut, wenn es nur ein paar Sätze sind. Also, zum Beispiel bei Detektiv Conan, beim neuesten Conan-Film, da haben sie ja wirklich die ganze Nationalelf, glaube ich, angeschleppt. Oder die Spieler von diesem Tokio-Verein. Ja, im Original Im Japanischen, Original, richtig. ja. Da Sehr hatten die witzig, finde ich. Yasuhito Endo dabei, Yasuyuki Kono. Genau, sehr cool. Ja, das fand ich auch sehr cool. Das fand ich ja auch wirklich sehr cool. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du dir denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder eben den Anime vorher auch an? Nie. Nie. Ich sag mal, bei Sword Art Online und bei Fate Zero war es eine Ausnahme. Aber eben nur, weil ich Anime-Fan bin. Gut, jetzt bei Arcana Familia zum Beispiel, da habe ich es mir vorher nicht angeschaut. Also nur, wenn mich der Anime selbst auch anspricht. Also wenn bei Sword Art Online dachte ich mir, ey, das ist so ein gehypter Anime-Titel, den musst du dir vorher anschauen, weil dann kriegst du es vielleicht noch besser hin. Und ja, da habe ich mir halt vorher alle 25 Folgen angeschaut und bei Fate Zero war es genauso. Da habe ich mir vorher angeschaut, aber sonst bei Filmen oder so, nee, schaue ich mir vorher nie an. Wie läuft die Arbeit eigentlich so genau ab im Synchronstudio? Also wie ist die Atmosphäre? Ja, also erstmal beginnt es natürlich damit, dass du halt einen Anruf kriegst und du bist ja in der Kartei bei einem Synchronstudio oder bei mehreren. Ja. Und dann kriegst du einen Anruf und der Aufnahmeleiter sagt dir dann halt, ja, hier eine Rolle für dich, würdest drauf passen. Dann wirst du halt herbestellt, machst einen Termin aus. Und wenn du dort bist, ja, dann bist du erstmal wahrscheinlich beim Aufnahmeleiter, der sagt dir dann, welches Atelier, insofern es mehrere Ateliers gibt. Also das Atelier sind die Aufnahmeräume quasi. Und ja, dann gehst du dahin, schüttelst die Hände dem Regisseur und dem Tontechniker und dann geht's eigentlich auch schon los mit den Aufnahmen. Und ja, dann wird dir immer ein kurzes Take gezeigt. Also es sind vielleicht, es kann eine Sekunde sein, es kann 3 Sekunden sein, es kann auch mal vielleicht 7 Sekunden sein. Es ist immer ein kleiner Sprechabschnitt, wird dir erst das Original vorgespielt und dann geht's 1, 2, 3 und dann auf die 4 musst du sprechen. Ja. So kann man sich das vorstellen. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Nee. Dafür ist meine Stimme auch viel zu unbekannt. Also, so viel habe ich auch noch gar nicht gemacht und so eine markante Stimme habe ich ohnehin nicht. Das Einzige, was vielleicht halt auf Conventions, dann wird man halt mal gefragt, hey, bist du nicht? Aber vielleicht, weil mein Foto schon in, keine Ahnung, Facebook oder irgendwelchen Medien von Peppermint oder so zu sehen ist, ich weiß nicht. Das war mal der Fall, aber mehr auch nicht. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich was anschaut, bei dem man selbst mitgesprochen hat? Kann man dann irgendwie die eigene Stimme ausblenden? Ja, also es ist ja so, ich weiß noch, damals, als ich klein war, hatte ich so ein Spiel, das hieß iToy. Und damit habe ich mich immer selbst aufgenommen, so Video-Nachrichten aufgenommen. Geht mir genauso. Ja, ach, hattest du auch iToy? Ja, auf jeden Fall. Das ja. Waren die ersten Schritte beim Film. Genau, da habe ich auch immer so Filmchen gedreht und dann dachte ich mir immer, so spreche ich, also so höre ich mich doch überhaupt nicht an. Das war witzig, so seine eigene Stimme zu erkennen. Aber wenn man dann synchron gemacht hat oder Werbung gesprochen hat und man hört seine Stimme immer und immer wieder, weil man auch irgendwie Proben schneidet oder so und mal kurz reinhört in das, was man gesprochen hat, dann gewöhnt man sich einfach an seine Stimme und dann weiß man einfach irgendwann, wie die klingt. Und ja, wenn ich Sword Art Online gucke, dann, ich weiß zwar, dass das meine Stimme ist, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, für mich ist es irgendwie jemand anderes trotzdem noch. Ich weiß, dass ich das bin, aber ich denke mir dann immer so, ja, das ist jetzt einfach Kirito. Ich kann das ein bisschen nachempfinden, wenn ich mir meine Kritiken angucke. Denkst dann auch jemand, das ist jemand anderes, ja, dann der ist das, die Kritiken ist trotzdem macht, ne? Noch wieder was anderes, muss ich sagen. Ja, ja, ist was anderes, ja. Die Anforderungen sind ja relativ hoch. Gibt es denn Rollenangebote, bei denen du nervös bist, dem Fans gerecht zu werden? Puh, das ist bei jeder größeren Rolle so. Also, ich hatte ja bisher nur die... Also, ich hatte auch andere große Serienrollen, zum Beispiel, was jetzt bald anläuft, so eine Krimiserie, wo ich einen sehr jungen Kriminalermittler spreche. Aber dafür interessiert sich keiner. Also, da ist es egal. Also, ich weiß einfach, da kann ich einfach beruhigt machen. Bei Anime weiß ich immer, weil ich halt als Anime-Fan in der Szene aktiv bin und auf Facebook mal rumstöber, ich weiß, wie die Leute abgehen können. Und dementsprechend sitzt mir immer schon der Schalk im Nacken, wenn ich dann vor dem Mikro stehe und dann halt so eine riesengroße Serienrolle wie Kirito spreche. Dann weiß ich einfach, oh je, wenn ich das nicht gut mache, dann werde ich in der Luft zerrissen. Ja, und dementsprechend nervös, naja, nervös nicht, weil ich sag mal, ich habe einfach schon die Routine drinne. Also nervös werde ich beim Sprechen nicht mehr. Aber ich weiß halt einfach schon, hey, das musst du gut machen. Das weiß ich halt einfach. Aber ich freue mich auch über solche Rollenangebote einfach. Das ist einfach eine riesengroße Ehre, weil ich überlege dann auch immer, gerade bei so Serien wie Sword Art Online oder FateZero, Alter, was du da eigentlich machst, das ist noch der unkreativste Teil von allen. Wenn ich mir überlege, was dafür Genies dran sitzen an Animationskunst, Leute, die da Bild für Bild einfach diese Animation zeichnen oder die Komponisten, die da herausragende Musik machen, da bin ich nur das ganz kleine Licht vom Anime. Also ich habe da riesengroßen Respekt vor der ganzen Produktion. Ja, das ist zum Teil wirklich überragend. Ja. Andererseits ist es auch so, dass die Sprecher ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen eigentlich. Zum Beispiel im Abspann zum Film sind meist nur die Schauspieler und das Filmteam aufgelistet. Macht dich das irgendwie traurig? Tja, also, ja, ist ja, schade will ich nicht sagen, aber ich find's cool, wenn man irgendwie, früher wurde das ja häufig gemacht, dass die Intros, dass man dann quasi das Creditless Opening genommen hat und Ending, ja, und quasi dann drüber nochmal deutsche Credits gemacht hat. Also zum Beispiel, was mir einfällt, Wolf's Rain oder One Piece war das doch früher so, dann wurde halt zum Beispiel immer MME Studios oder nee, was war das? Nee, PPA-Film, genau, PPA-Film. Das wurde dann immer nochmal hinten eingeblättet und so, welches Synchronstudio das war. Und ich könnte man ja machen eigentlich so bei den Endings irgendwie, dass man dann die deutschen Sprecher irgendwie einblendet und wenn man dann halt mit der japanischen Fassung schaut, dass die japanischen Sprecher eingeblendet werden. Könnte man ja so machen, aber ich fände es jetzt nicht schlimm, also ich traue dem nicht nach, also wäre eine coole Idee, finde ich, aber im Prinzip ist mir das eigentlich Schnuppe. Wie bist du denn zu der Rolle als Kirito in Sword Art Online genau gekommen? Tja, das war so, dass ich einen Anruf bekam und also ich hatte schon einfach mitbekommen wegen meinem Interesse, dass Peppermint sich den Titel geholt hat und dann dachte ich erstmal so, weil tja, okay, aber das ist ein riesig großer Titel, also ich glaube nicht, dass ich da irgendwas spreche oder so. Tja, und dann kam irgendwann ein Anruf von dem Synchronstudio, wo das synchronisiert wurde und dann meinten die, ja, gibt da halt diese Rolle und würden Casting machen. Und dann dachte ich erstmal so, krass. Aber du wusstest noch nicht, auf welche Rolle? Oder? Doch, ich glaube, ich wusste, auf welche Rolle. Und ich war erstmal total perplex und dachte, ja gut, komm, das ist ein Casting, du stinkst gegen andere sowieso ab. Und dann, ja, dann wurde Casting gemacht und tja, irgendwie fand Peppermint das gut und dann war ich es einfach. Und ich habe Luftsprünge gemacht. Ich war extrem, also ich war richtig froh. Also ich hätte ein ganzes Haus rausreißen können. Nee, ich war wirklich sehr froh, also war sehr glücklich. Du hast gesagt, du bist selber auch Anime-Fan. Was sind denn so deine Lieblings-Anime? Von Longrunner-Serien, also mit richtig vielen Episoden, würde ich sagen, Detektiv Conan. Mhm. Das hat mich einfach immer begleitet und die Serie, die hat auch mein Interesse in Japan geweckt, weil der Conan, der ist ja immer überall in der Pampa unterwegs. Da fand ich die Landschaften immer so schön und das ganze Traditionsreiche. Ja. Und deswegen, ich war ja schon dreimal in Japan und habe mir immer vorgenommen, ich will genau diese Orte bereisen, wo Conan auch war. Und ja, ansonsten von den kleineren Serien, mein neuer Lieblingsanime ist Anohana. Aha. Da habe ich Rotz und Wasser geheult in der letzten Folge. Hoffentlich ist das jetzt kein Spoiler gewesen. Nee, aber kann ich nur empfehlen. Absoluter Lieblingstitel jetzt. Ich habe auch die Blu-ray von der japanischen Fassung habe ich da, also das erste Volume. Jetzt habe ich mir noch die Blu-ray, die Komplettausgabe aus Italien bestellt, weil ich unbedingt komplett haben wollte auf Blu-ray und ich will ja Geld dafür ausgeben. Ja, klar. Hoffentlich schafft es irgendwie mal der Anime zu einem deutschen Publisher. Das wäre genial. Also mit deutscher Sprachausgabe würde ich das nochmal schauen. Würde mich direkt auch zur nächsten Frage führen. Wie siehst du denn die Entwicklung vom Anime auf dem deutschen Markt? Ja, eigentlich recht positiv momentan, weil das war ja nicht immer so. Es war jetzt ein richtiges Tief eigentlich, die letzten Jahre. Ja. Und jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren geht es eigentlich wieder bergauf. Allein auch schon wegen Simulcast und sowas. Da langen die Publisher einfach jetzt mega zu. Und wäre natürlich cool, wenn weiterhin so fleißig lizenziert wird. Stimmt, das merkt man. Die Publisher, wenn die etwas lizenzieren, hauen die meist erstmal einen Simulcast raus auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Und dann zu überlegen, wollen wir nicht auch das Ding synchronisieren? Genau, ja. Das wäre cool, ja. Fände ich cool, wenn das so gemacht wird. Welche Anime sollten denn noch unbedingt hierzulande erscheinen? Ja, auf jeden Fall Anohana. Anohana ist für mich auf Platz 1. Dann wäre es natürlich geil, wenn endlich mal neue Conan-Folgen synchronisiert werden. Also Conan-Boxen dürfte Kase ruhig mal rausbringen. Monster dürfte ruhig rauskommen. Sowas wie Attack on Titan wurde ja jetzt letztens auch lizenziert, ne? Was wurde lizenziert? Ja, Attack on Titan ist ja auch so eine Hype-Serie. Attack on Titan, ja, da bin ich sowieso mal gespannt. Aber wird wahrscheinlich gekauft, weil ich habe den Anime auf Japanisch geschaut und ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann nicht dafür Geld ausgebe. Also der wird sowieso gekauft, allein aus Gewissensbissen. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Ja, und das muss ich mir auch vorstellen können, weil, ich habe halt vor kurzem erst Abitur nachgemacht, weil ich ein paar Ehrenrunden gedreht habe. Ja, was heißt nachgemacht? Ich habe ganz normal gemacht. Aber ich habe halt ein paar Ehrenrunden gedreht und deswegen bin ich erst letztes Jahr fertig geworden. Und jetzt will ich halt studieren. Und das werde ich wohl in Berlin machen und ja, da werde ich halt was ganz Normales studieren, was überhaupt nicht mit Schauspiel oder Synchron oder sowas zu tun hat. Und wenn das, und ja, Berlin ist wieder eine andere Stadt und wenn es da mit dem Synchron nicht läuft, dann muss ich mich halt umsehen, was ich stattdessen mache. Und ich hoffe einfach mal, dass ich auch in Berlin weiter Synchron machen kann, aber ich verlasse mich da nicht drauf und vielleicht werde ich dann was ganz anderes machen. Ich würde natürlich liebend gerne weiter im Synchron tätig bleiben, aber mal schauen. Ich mache es ja nicht hauptberuflich, ich mache das gerade, also es läuft bei mir ganz gut momentan. Ja. Ich könnte vielleicht gerade so davon leben, aber es wäre kein Zuckerschlecken. Also andere Kollegen, die machen das ja wirklich hauptberuflich. Also ich bin da eine Ausnahme. Es gibt wirklich wenige Sprecher, die das nebenberuflich machen. Ja. Und bei mir ist das halt so ein Fall. Und wenn das halt nichts wird, dann muss ich halt zusehen, muss ich was anderes machen. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, mal Synchronsprecher zu werden? Tja, ich kann da eigentlich wirklich nur zu so Standardfloskeln zurückgreifen, wie geh auf eine Schauspielschule, weil das ist einfach wirklich der sicherste Weg. Das ist eine Art Garantie eigentlich, dass du auch wirklich ernst genommen wirst. Es gibt andere Wege. Ich meine, ich bin ja auch nicht durch eine Schauspielschule zum Synchron gekommen. Aber umso älter man wird, umso schwieriger wird es. Gerade wenn man jung ist, hat man noch Chancen, weil dann wird gesagt, ja, junge Stimmen brauchen wir halt. Aber wenn man älter wird, wird es immer schwieriger. Und man könnte vielleicht Synchron-Workshops besuchen, aber die sind auch nicht alle seriös. Und Das ist auch keine Garantie und es ist auch viel Geld, die kosten auch immer viel Geld. Und deswegen sage ich wirklich, Schauspielschule, das ist wirklich der Garant. Damit oder vielleicht mal beim Radio anfangen oder so, aber damit hat man auch dieses Schauspielerische einfach nicht dabei. Da lernst du zwar zu sprechen, sauber und akzentuiert, aber da fehlt dann halt das Spiel. Deswegen sage ich, damit ich auch auf der sicheren Seite bin und niemandem scheiß Ratschläge gegeben habe, Schauspielschule. Ja. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Anime-Fangemeinde? Ja, Anime-Fangemeinde, deiner Fangemeinde. Ich habe eine Fangemeinde. Nee, tja, was kann ich sagen? Ich appelliere natürlich immer gerne, Leute, wenn ihr euch Anime-Fans nennt, wenn ihr euch Otakus nennt, kauft Animes. Investiert euer Geld nicht darin, Party zu machen, zu saufen, euch ins Koma zu trinken, 10 Schachteln Zigaretten zu kaufen. Nein, das macht ihr hoffentlich, glaube ich, sowieso nicht alle. Nee, wirklich, kauft euch Animes. Es hilft einfach nicht nur der Anime-Branche in Deutschland, es hilft auch der Anime-Branche in Japan. Denn die kriegen auch Geld davon. Denn die vergeben diese Lizenzen. Und das hilft einfach wahnsinnig, diesen Markt auch. Und vor allem, Leute, überlegt euch das. Gerade hier in Anohana, in Japan, kostet ein Volume. Ich habe das erste Volume. Das hat mich 50 Euro gekostet. Und da ist nur eine Folge drauf. Eine Folge von 11 Folgen. Überlegt euch das. Eine Folge. Und im zweiten Volume sind auch nur 2 Folgen drauf. Und das kostet auch nochmal 50 Euro. Und dann überlegt mal, wie gut wir es hier haben, wo wir ein Volume für paar 30 vielleicht kriegen. Und da sind teilweise 7 Folgen drauf. Das ist ein Und. Also, wenn ich teilweise lese, irgendwie in Japan ist alles billiger, das ist Bullshit. Das ist Schwachsinn. Oder hier, als ich in Japan war, der neueste Ghibli-Film. Kostet 70 Euro auf Blu-ray. Das würde hier niemand bezahlen. Niemals. Nein. Deswegen, die sind wahnsinnig schweineteuer in Japan. Wir haben es hier so gut. Wir haben es hier so gut. Deswegen, Leute, wenigstens diese Peanuts, investiert sie. Bitte. Wenn ihr einen Anime guckt, wenn ihr den. Ich habe nichts dagegen, wenn Animes, die hier nicht lizenziert sind, wenn man die. Selbst da sagen die Publisher noch, mach das nicht. Aber da sage ich persönlich, gut. Man hat halt keine anderen Möglichkeiten. Und wenn man Anime-Fan ist, dann guckt man das sowieso. Aber wenn es dann hier lizenziert wird, dann sage ich doch, dann kauft es doch wenigstens hier, bitte. Oder zumindest, oder vielleicht mal, keine Ahnung, aus Italien importieren oder aus UK oder ich weiß nicht, aber wenn es das doch hier gibt, dann kauft es doch. Dann seid ihr richtige Anime-Fans. Also finde ich zumindest, also dann, das finde ich cool, wenn man wirklich die Branche unterstützt, wenn man da auch wirklich mal Geld für das Hobby ausgibt. Das sehe ich absolut genauso. Das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich meine, ich tue ja auch ein bisschen meinen Teil dazu bei, dass die Dinger hier vorgestellt und gekauft werden. Und eines muss ich natürlich auch noch sagen. Leute, wenn ihr das nächste Mal über Facebook oder so über die Synchro redet, denkt doch immer noch dabei, dass hinter den Menschen, hinter den Synchronsprechern immer noch Menschen aus Fleisch und Blut stecken. Das sind auch nur Menschen. Die haben auch Gefühle. Und ich weiß von manchen Kollegen, die lesen das auch manchmal. Und da vielleicht, man kann sagen, dass einem die Synchro nicht gefällt, aber man muss es nicht ganz so hart ausdrücken. Man muss nicht wirklich, ich sag mal, asozial werden. Also man kann sagen, dass einem die Synchro nicht gefällt. Man kann auch sagen, dass Stimmen nicht passen. Das ist alles legitim. Aber manchmal liest man ja sehr harte Worte. Da bitte ich auch um ein bisschen Respekt auch vor den Menschen gegenüber. Und ansonsten, was lässt sich noch sagen? Ich für meinen Teil gebe immer mein Bestes. Also ich versuche immer mein Bestes zu geben und es so weit wie möglich, diese Gratwanderung zwischen Original und Eigeninterpretation so gut wie möglich zu übernehmen. Und hoffe einfach, dass es gerade im Fall von Sword Art Online, dass es euch gefällt. Ich hoffe es. Wenn es euch nicht gefällt, schade, aber ich habe mein Bestes gegeben und vielleicht gibt es ja auch einige oder vielleicht auch viele Leute, denen es gefällt. Das würde mich wahnsinnig stolz machen und mich wahnsinnig freuen. Und ja, ich hoffe, dass es weiterhin so gut mit der Anime-Branche bergauf geht und dass wir vielleicht noch viele gute Anime-Titel hier in Deutschland kriegen. Das hoffen wir alle, also. nehmt euch die Worte von dem Patrick zu Herzen. Kauft euch die Sachen und dann seid ihr damit auch glücklich. Dann habt ihr die bestmöglichste Qualität und ihr gebt den Leuten, die das produzieren, also es sind ja nicht nur die deutschen Synchronstudios, sondern die Publisher und die Leute in Japan, die sich da wirklich hintersetzen und genau. Da jahrelang dran basteln, sag ich mal, um halt auch dieses Erlebnis Anime auch zu erleben, sag ich mal. Ne? Genau. Dann war es das auch schon mit der ersten Folge, was heißt schon. Ist ein relativ langes Interview geworden. Patrick, danke, dass du dich dafür bereitgestellt hast. Danke, Tom, für das Interview. Hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Dann hören wir uns beim nächsten Interview wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dann und tschüss.